Der Dieter singt jetzt das Lied vom Kryptokommunisten. Au Backe, dicker Zahn, Podgorni im Vatikan. Wenn die Sonne bezeichnenderweise im Osten und rot hinter Wolken aufgeht. Ja, das ist die Zeit, da er flach wie ein Tiger aus härenem Bette aufsteht. Er wäscht sich nur ungern und blickt in den Spiegel mit seinem Mongolengesicht. Er putzt sich die Zähne mit Branntwein und trinkt einen Wodka, mehr frühstückt er nicht. Dann zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel an. Und dann geht er an sein illegales Untertagwerk ran. Und dann fletscht er die Zähne, die Hand hält er vor, denn das darf ja kein Mensch niemals sehen. 9:10 Uhr frisst er das erste Kind blauäugig blond aus dem Kindergarten. 11 Uhr brennt die Kirche, es drängen sich hilfsbereit Feuerwehr, Bürger und Christ. Derweil diskutiert er mit Schwester Therese, bis die auch für den Weltfrieden ist. Der Kommunist ist so geschickt, dagegen kann man nicht. Und zu Mittag schreibt er gar noch ein politisches Gedicht. Er verstellt sich, spricht rheinisch statt sächsisch und infiltriert meuchlings und nur hinterrücks. Und wenn du bis heute verschont bliebst, ist das eine Frage persönlichen Glücks. Am Nachmittag platzt eine Bombe in Bonn, aber da hat er sich geirrt. Weil wenn einer nur an KZs mitentworfen hat, daraus kein Staatseklat wird. Juhu! Und wer ein Kommunist ist, kriegt man niemals richtig raus. So ein Krypto-Kommunist sieht immer agitproper aus. Huhu! Huhu! Des Nachts noch in stockdunklen Straßen versucht er, die Jungfrauen in Haustüren zu nötigen. Er flistert und will sie verführen zum Aufstand und ihnen das Grundgesetz predigen. Müd kommt er nach Hause, er küsst seine Frau und er spielt mit den Kindern Verstecken. Die Kinder sind auch durch und durch infiziert, denn sie kennen im Haus alle Ecken. Dann hört er sich die Platte mit der H-Moll-Messe an, weil er nicht einmal privat mehr völlig unverstellt sein kann. Dann zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel aus und dann ruht er sich von seinem schweren unter Tagwerk aus. Huhu. Huhu. Huhu is who. Thank you.